Er selbst, Casanova, hat nie ernstlich an das Erscheinen dieses Monstrums geglaubt. Seit 7 Jahren tue ich nichts anderes, als meine Erinnerungen schreiben, beichtet einmal der rheumatische Eremit, und es ist für mich allmählich ein Bedürfnis geworden, die Sache zu Ende zu bringen, obwohl ich sehr bereue, sie angefangen zu haben. Aber ich schreibe in der Hoffnung, dass meine Geschichte niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken werde, denn abgesehen davon, dass die niederträchtige Zensur, dieses Löschhorn des Geistes, den Druck niemals erlauben würde, so hoffe ich, in meiner letzten Krankheit so vernünftig zu sein und alle meine Hefte vor meinen Augen verbrennen zu lassen. Glücklicherweise ist er sich treu geblieben, Casanova, und niemals vernünftig geworden, und sein sekundäres Erröten, wie er einmal sagt, nämlich das Erröten darüber, dass er nicht erröte, hat ihn nicht gehindert, kräftig in die Palette zu greifen und Tag für Tag 12 Stunden mit seiner schönen, runden Schrift immer neue Foliobogen voll zu fabulieren. Waren diese Erinnerungen doch das einzige Heilmittel, um nicht wahnsinnig zu werden oder vor Ärger zu sterben, vor Ärger über die Unannehmlichkeiten und die täglichen Schägereien von Seiten der neidischen Halunken, die sich zusammen mit mir auf dem Schlosse des Grafen Waldstein befinden. Hätte Graf Waldstein den guten Giacomo nach Paris oder Wien mitgenommen, wacker gefüttert und ihn Frauenfleisch riechen lassen, hätte man ihm die Honneur d'esprit in den Salons erwiesen, so wären diese ergötzlichen Erzählungen bei Schokolade und Sorbet verplaudert worden und niemals in Tinte geronnen. Aber der alte Dachs sitzt und friert allein im böhmischen Pontus, und so erzählt er gleichsam schon rückgewendet aus dem Totenreich. Ich erneuere das Vergnügen, indem ich mich daran erinnere, und ich verlache vergangene Not, denn ich fühle sie nicht mehr. Nur sich selbst rückt Casanova den bunten Guckkasten Vergangenheit, dies Kinderspielzeug des Greises, zurecht. Er will eine elende Gegenwart vergessen durch farbige Erinnerung. Mehr will er nicht, denkt er nicht, und gerade diese vollkommene Gleichgültigkeit, dieses sonst negative Element der Wurstigkeit gegen alles und alle, gibt seinem Werke einzig psychologischen Wert als Selbstdarstellung. Denn wer sonst sein Leben erzählt, tut es fast immer zweckhaft und gewissermaßen amphitheatralisch. Er stellt sich auf eine Bühne, der Zuschauer gewiss, übt sich unbewusst eine besondere Haltung, einen interessanten Charakter ein, berechnet die Wirkung und oftmals sogar einen besonderen Zweck. Berühmte Männer sind niemals bedenkenfrei in ihrer Selbstdarstellung, denn ihr Lebensbild ist von vorneweg schon konfrontiert mit einem bereits in der Fantasie oder dem Erlebnis zahlloser Menschen vorhandenen. So sind sie wider ihren Willen gezwungen, ihre eigene Darstellung heranzustilisieren an die schon ausgeformte Legende. Sie müssen, die Berühmten, um ihres Ruhmes willen Rücksicht nehmen auf ihr Land, ihre Kinder, auf die Moral, Ehrfurcht und Ehre. Unbewusst schielen sie in den Spiegel ihrer zeitlichen Erscheinung, ihrer Würde. Immer ist darum, wer vielen schon angehört, vielfach gebunden. Casanova aber darf sich den Luxus radikalster Hemmungslosigkeit leisten und die Frechheit des Anonymen, weil keine mehr verpflichtet, an niemand gebunden, weder an die Vergangenheit, die ihn vergessen hat, noch an die Zukunft, an die er nicht glaubt. Ihn besorgen keine familiären, keine ethischen, keine sachlichen Bedenken. Seine Kinder hat er als Kuckuckseier in fremde Nester gesteckt, die Frauen, mit denen er schlief, faulen längst unter italienischer, spanischer, englischer, deutscher Erde. Ihn selbst beengt kein Vaterland, keine Heimat, keine Religion. Zum Teufel, wen sollte er da schonen? Am wenigsten sich selbst. Was er erzählt, kann ihm gar nichts mehr nützen, kann ihm nichts mehr schaden. Er, der Vorausgestorbene, steht ja schon jenseits von Gut und Böse, von Achtung und Empörung, von Beifall und Entrüstung, ausgelöscht in dem Menschengedächtnis, ein abgestorbener Stern, der nur in der eigensten Kruste heimlich und ungesehen glüht. Warum, fragt er sich darum, sollte ich nicht wahr sein? Sich selbst täuscht man niemals, und ich schreibe nur für mich selber. Wahr sein, das heißt aber für Casanova nicht etwa tief wühlend und selbstgrüblerisch sich gebärden, psychologische Stollen nach innen treiben, sondern ganz einfach hemmungslos, rücksichtslos, schamlos sein. Er zieht die Kleider aus, macht sich behaglich und nackt, taucht den abgestorbenen Leib noch einmal ins warme Geström der Sinnlichkeit, klatscht und platscht, munter und frech in seinen Erinnerungen, höchst gleichgültig um vorhandene oder imaginäre Zuschauer. Nicht wie ein Literat, ein Feldherr, ein Dichter erzählt er seine Abenteuer sich selber zum Ruhm und zur Ehre, sondern wie ein Strolch seine Messerstechereien, eine wehmütig alternde Kokotte ihre Liebesstunden, also vollkommen ohne Schamhemmung und Bedenken. Non erubesco evangelium. Ich erröte nicht über mein Bekenntnis, steht als Motto unter seinem Präcis nimmer wie. Er bläst weder die Backen auf, noch schielt er reumütig in die Zukunft. Er erzählt direkt und gerade aus dem Mund heraus. Kein Wunder darum, dass sein Buch eins der nacktesten und natürlichsten der Weltgeschichte wurde, von einer geradezu statistischen Sachlichkeit im Erotischen, einer wahrhaft antikischen Offenheit im Amoralischen, wie man ihr sonst nur noch in der zu wenig bekannten Selbstbiografie des spanischen Radaubruders Contreras begegnet. Aber mag er grob sinnlich wirken, lukianisch frech und für zartsinnige Gemüter manchmal allzu sichtbar fallische Muskeln mit der Eitelkeit eines selbstzufriedenen Athleten spielen lassen, tausendmal besser doch dieses unverschämte Paradieren als ein feiges Wegeskamotieren oder eine lendenlahme Galanterie in Erotizis. Man vergleiche doch einmal die anderen erotischen Traktate seiner Zeit, die rosenfarbenen, moschus-süßlichen Frivolitäten eines Grécourt, Crébillon oder den Faublas, wo der Eros ein bettelhaftes Schäferkleidchen trägt und Liebe als lüsternes Chassé-Croissé erscheint. Ein galantes Spielchen, bei dem man weder Kinder noch die Syphilis kriegt. Mit diesen geraden, exakten, von gesunder und üppiger Genussfreude überschwellenden Schilderungen um ihre Menschlichkeit und ihre elementare Natürlichkeit ganz einwerten zu können. Bei Casanova erscheint die männliche Liebe nicht als zartblaues, elfenfeines Wässerchen, in dem Nymphen ihre Füße spielend kühlen, sondern als ungeheuer, naturhafter Strom, der die Welt spiegelt auf seiner Fläche und gleichzeitig in seinem Grund allen Schlamm und Schmutz der Erde mitschleppt. Wie kein anderer Selbstdarsteller zeigt er das Panische und wild überschwellende des männlichen Geschlechtstriebs. Hier kommt endlich einer, der den Mut hatte, die Vermengtheit von Fleisch und Geist in der männlichen Liebe aufzuzeigen. Nicht nur die sentimentalischen Affären, die zimmerreinen Liebschaften zu erzählen, sondern auch die Abenteuer der Hurengassen, die nackten und bloß hauthaften Geschlechtlichkeiten, das ganze Labyrinth des Sexus, das jeder wirkliche Mann durchschreitet. Nicht, dass die anderen großen Autobiografen, dass Goethe oder Rousseau in ihren Selbstdarstellungen geradewegs unwahrhaftig wären, aber es gibt auch eine Unwahrhaftigkeit durch Halberzählen und Verschweigen. Und sie beide schweigen mit bewusster oder wegschielender Vergesslichkeit sorgfältig die minder appetitlichen, die rein sexuellen Episoden ihres Liebeslebens tot, um sich einzig über die seelisch durchfärbten, die sentimentalen oder leidenschaftlichen Liebeleien mit den Klärchen und Gretchen zu verbreiten. Sie präsentieren in ihren Biografien nur jene Frauen, die seelisch sauber genug sind, dass sie sich nicht schämen, sie auf der Promenade der Öffentlichkeit unter den Arm zu fassen, die anderen lassen sie feige und vorsichtig im Dunkel ihre Winkelgassen und Hintertreppen. Damit fälschen und sublimieren sie aber unbewusst das lebensechte Bildnis der männlichen Erotik. Goethe, Tolstoi, selbst der sonst nicht prüde Stendhal, gleiten rasch und mit schlechtem Gewissen hinweg über unzählige bloße Bettabenteuer und die Begegnungen mit der Venus Vulgivaga, der irdischen, allzu irdischen Liebe, und hätte man nicht diesen frech aufrichtigen, herrlich schamlosen Kerl Casanova, der hier allerhand Vorhänge hebt, so fehlte der Weltliteratur ein vollkommen ehrliches und durchaus komplexes Bild der männlichen Geschlechtlichkeit. Bei ihm sieht man endlich einmal das ganze sexuelle Triebwerk der Sinnlichkeit in Funktion, die Welt im Fleische auch dort, wo sie schmierig, schlammig, sumpfig wird. Man blickt in Untergründe und Abgründe. Dieser Tagedieb, Abenteurer, Spielschwindler, Charakterlump bewährt höheren Mut der Aufrichtigkeit als alle unsere Dichter. Denn er zeigt die Welt das Konglomerat von Schönheit und Schäbigkeit, von Geist und grober Geschlechtlichkeit und nicht wie jene bloß eine idealisierte, chemisch gereinigte Wirklichkeit. Casanova sagt in Sexualibus nicht nur die Wahrheit, sondern, unausmessbarer Unterschied, die ganze Wahrheit, seine Liebeswelt allein ist wahr wie die Wirklichkeit. Casanova wahr? Ich höre die Philologen entrüstet aufrücken von ihren Stühlen. Haben sie doch in den letzten 50 Jahren Maschinengewehrfeuer nach seinen historischen Böcken geschossen und manche fette Lüge zur Strecke gebracht. Aber Gemach, nur Gemach. Zweifellos hat der gerissene Falschspieler, dieser berufsmäßige Lügenpeter und Rademonteur, auch in seinen Memoiren die Karten etwas künstlich gemischt. Il corrige la fortune, der unverbesserliche Schwindler, und gibt dem oft schwerfälligen Zufall geschwindere Beine. Er schmückt, garniert, pfeffert und würzt sein aphrodisisches Ragout mit allen Ingredienzien einer durch Entbehrung aufgepulverten Fantasie, vielleicht sogar, ohne es immer selbst zu wissen. Denn oft erzählte Ausschmückungen und Lügen werden dem Gedächtnis allmählich legitim. Und ein rechter Fabulierer weiß schließlich nie mehr, was Erfindung und was Tatsache in seiner Erzählung gewesen ist.